بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, wir sind beim Hadith 111 angekommen. Und zur Erinnerung, wir hatten uns in den letzten, bei den letzten Hadithen angeschaut, die Art und Weise, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu verrichtet hatte, im Detail, nach dem Sahabi Uthman ibn Affan, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und heute wollen wir uns zunächst einmal, je nachdem wie die Zeit es zulässt, uns unterhalten über die Versionen, die uns Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala überliefert hat. Und der Grund, warum die Hadithe von Uthman vorgezogen werden, ist klar, weil die meisten Gelehrten der Ahl Sunnah auch der Ansicht sind, dass die Reihenfolge der Khulafa ist Abu Bakr, dann also von der Güte her sozusagen, ja, Abu Bakr, Umar, Uthman und dann Ali, auch wenn sie alle natürlich die zu den besten Sahaba überhaupt gehörten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Wie dem auch sei, 111, Abd Khair sagte, Ali radiallahu anhu kam zu uns und hatte schon gebetet. Dann verlangte er nach Wasser für den Wudu. Wir fragten uns, was wird er mit dem Wasser machen, wenn er doch schon gebetet hat? Wahrscheinlich will er uns etwas beibringen. Dann brachte man ihm einen Behälter mit Wasser und eine große Metallschüssel. Daraufhin goss er aus dem Behälter etwas Wasser in seine rechte Hand und wusch beide Hände dreimal. Das ist übrigens bis jetzt genau wie im Hadith von Uthman, radiallahu anhu. Warum? Weil am Anfang taucht man seine Hand nicht in den Behälter rein, weil sie vielleicht schmutzig ist. Sondern man schöpft erstmal Wasser vom Behälter in die rechte Hand und dann wäscht man sich seine Hände und dann kann man, das macht man dreimal und danach kann man in den Behälter reinschöpfen. Daraufhin goss er aus dem Behälter etwas Wasser auf seine rechte Hand und wusch beide Hände dreimal. Dann spülte er Mund und Nase dreimal. Vor jedem Schöpfen spülte er sowohl seinen Mund als auch seine Nase aus. Das heißt also, was entnehmen wir daraus? Dass er eben nicht sechsmal geschöpft hat, sondern er schöpfte einmal, spülte dadurch Nase und Mund, beides aus. Und dann schöpfte er ein zweites Mal, Mund und ein drittes Mal. Sodass jedes Mal er das Wasser aufteilte auf Nase und Mund. Dann wusch er sein Gesicht dreimal. Dann wusch er seine rechte Hand dreimal und seine linke Hand auch dreimal. So, mit Hand ist hier gemeint die Hand bis zu den Ellbogen. Weil im Arabischen das Wort Hand, auf Arabisch Yad, alles beinhaltet. Von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Das alles ist Yad. Aber woher wissen wir bis zu den Ellbogen? Weil der Koran es so definiert hat. Ja? Also in Bezug auf den Wudu. Dann tauchte er seine Hand in den Behälter und strich einmal über seinen Kopf. Dann wusch er, das waren auch die meisten Überlieferungen über Uthman, von auch einmal über den Kopf streichen. Wir haben gesehen, es gab manche mit drei, aber die meisten sind mit einem Mal. Ja? Dann wusch er seinen rechten Fuß dreimal und dann den linken Fuß dreimal. Hiernach sagte er, wer gerne wissen möchte, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzog, so war es genau so. Radiallahu ta'ala. Und hier sehen wir, dass der Khalifa rahimahullah wa radiallahu anhu ihm auch nicht so schade war, es ihm so schade war, dass er sich die Zeit genommen hat, obwohl er schon gebetet hat, den Leuten den Wudu einfach nur vorzumachen, damit sie es eben lernen. Und gerade wenn so eine große Persönlichkeit sich die Zeit nimmt, dann desto größer ist natürlich auch der Effekt. Abd Khair sagte, nächste Überlieferung, Ali betete eines Tages das Radah Salah. Radah Salah ist dasselbe wie das Subh Salah, gleich wie das Fajr Salah, alles verschiedene Namen, ein das gleiche Gebet. Und ging danach zu Ar-Rahba. Ar-Rahba, wie es heißt, ist ein bestimmter Name eines Ortes bei Al-Kufa. Dann verlangte er nach Wasser. Daraufhin brachte ihm ein kleiner Junge einen Behälter mit Wasser und eine große Metallschüssel. Und das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass es kein Vergehen ist, wenn man andere Menschen um Hilfe bittet, auch wenn es zur Vollkommenheit gehört, dass man es selbst macht. Aber die Umstände manchmal ergeben sich so. Er nahm den Behälter mit der rechten Hand und goss davon auf seine linke Hand und wusch beide Hände dreimal. Okay? Also diesmal hat er es genau umgekehrt gemacht, aber in beiden Fällen hat er nicht seine Hand gleich eingetaucht. Dann tauchte er seine rechte Hand in den Behälter und spülte den Mund dreimal und die Nase auch dreimal. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe wie im Hadith von Abu Awana. Das ist der Hadith, den wir vorhin gelesen haben. Danach sagte er, dann strich er über seinen Kopf, einmal über den vorderen Teil des Kopfes und einmal über den hinteren. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe wie vorher. Ja. Das heißt also, er hat jetzt hier das mit den Füßen waschen nicht ausdrücklich erwähnt, aber es ist, er sagt ja hiernach, erwähnt er in etwa dasselbe wie vor. Und vorher kam ja auch das Waschen der Füße dreimal jeweils vor. Abd Khair sagte, ich sah Ali radiallahu ta'ala anhu, wie man ihm einen Stuhl brachte und er sich darauf setzte. Dann brachte man ihm einen Behälter mit Wasser. Da wusch er seine beiden Hände dreimal, spülte Mund und Nase zusammen, wozu er einmal Wasser schöpfte. Je nach erwähnte er denselben Hadith. Ja, merkt man eindeutig, worum es Abu Dawud ging bei dieser Überlieferung. Da wollte ich nicht alles erzählen, sondern nur eben nochmal die Betonung, man schöpft nicht sechsmal, also man schöpft insgesamt dreimal für Mund und Nase. Zir ibn Hubaysh sagte, dass er Ali radiallahu anhu folgendes sagen hörte. Er wurde über die Art und Weise des Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam befragt. Da erwähnte er den vorangegangenen Hadith und er sagte, er strich so über seinen Kopf, dass nichts heruntertropfte. Ja, und das weist darauf hin, dass er nicht gewaschen hat, sondern dass er eben tatsächlich seine Hände nur angefeuchtet hat. Und er wusch seine beiden Füße jeweils dreimal, dann sagte er, so war der Wudu des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Abi Layla sagte, ich sah, wie Ali radiallahu anhu den Wudu vollzog. Er wusch sein Gesicht dreimal und seine beiden Unterarme auch dreimal. Er strich einmal über seinen Kopf und sagte dann, so habe ich den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, den Wudu vollziehen sehen. Abu Hayya sagte, ich sah, wie Ali den Wudu vollzog. Dann erwähnte er, dass er immer alles dreimal wusch. Er sagte, dann strich er über seinen Kopf und wusch seine beiden Füße bis zu den Knöcheln. Dann sagte er, ich wollte euch nur zeigen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zu reinigen pflegte. Ibn Abbas sagte, Ali, er meinte Ali ibn Abi Talib, kam zu mir, nachdem er seine kleine Notdurft verrichtet hatte. Er verlangte dann nach Wasser. Wir brachten ihm Wasser in einem Kupfergefäß, das wir vor ihn hinstellten. Dann fragte er, Ibn Abbas, soll ich dir nicht zeigen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu zu vollziehen pflegte? Ich sagte doch. Da goss er, und das Besondere an diesem Hadith natürlich, dass beide sind aus der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide den Wudu kennen, ist groß. Ja? Aber man ist sich nicht zu schade, jemanden zu fragen, der vielleicht es besser weiß als man selbst. Und vielleicht profitiert man die eine oder andere Sache davon. Oder, was auch oft wahrscheinlich ist, dass andere Leute umherum auch da sind. Ja? Er spricht Ibn Abbas an, soll ich dir nicht zeigen, wie? Ja? Aber es geht nicht eigentlich um ihn, sondern es geht um die Leute umherum. Da goss er etwas Wasser in seine Hand und wusch sie. Dann tauchte er die rechte Hand hinein und gab damit etwas Wasser auf seine linke, auf seine andere Hand und wusch so beide Hände. Dann spülte er Mund und Nase aus. Dann tauchte er beide Hände zusammen ins Gefäß und schöpfte zwei Hände voll Wasser, das er auf sein Gesicht goss. Ja? Aber das ist genau was mit Rassel meinen, waschen, indem man Wasser gießt auf einen Körperteil und dann dementsprechend verteilt. Dann fuhr er mit den Daumen über das Innere seiner Ohren, dann ein zweites Mal und dann ein drittes Mal genauso. Ja. Und das ist der Grund, also warum? Weil Ibn Abbas, Entschuldigung, Ali ibn Talib war der Ansicht, dass eben die Ohren, er sagte, es gibt einen Innenbereich, Al-Batrin, und es gibt einen Außenbereich, Al-Zahir. Okay? Innen und Außen. Und er sagte, der Innenbereich gehört zum Gesicht. Weil das ist das, was man sehen kann von einem Menschen, wenn man ihn von vorne betrachtet. Und auf Arabisch, der Wajah, das Gesicht, kommt vom Wort Muajaha. Muajaha ist das, womit man den anderen begegnet. Ja? Und man begegnet sich mit frontal. Man begegnet sich frontal. Und deswegen war der Ansicht offensichtlich, dass die Ohren, was die Innenseite angeht, zum Gesicht gehört. Deswegen hat er hier. Da fuhr er mit den Daumen über das Innere seiner Ohren, dann ein zweites Mal und dann ein drittes Mal. Weil jedes Mal, wenn er das Gesicht gewaschen hat, hat er praktisch seine Innenseite mitgewaschen. Anschließend nahm er mit seiner rechten Hand einmal Wasser und goss es auf seine Stirn und ließ es über sein Gesicht hinunterlaufen. Hiernach wusch er seine Arme bis zu den Ellbogen jeweils dreimal, dann strich er über seinen Kopf und über die Außenseite beider Ohren. Dann tauchte er beide Hände zusammen ein, also über die Außenseite seiner Ohren, mit dem Kopf. Ja, weil das eben zu dem, wer es nicht mehr zum Wajah gehört, wo man jemanden frontal begegnet, und das gehört dementsprechend dann die hintere Seite zum Kopf dazu. Und es heißt ja in vielen Überlieferungen auch Al-Udhunani min al-Ra'as, das heißt, die Ohren gehören zum Kopf. Dann tauchte er beide Hände zusammen ein und schöpfte Wasser, das er auf seine Füße spritzte, obwohl er Schuhe trug. Dann wusch er den einen damit und dann den anderen. Da fragte ich, mit Schuhen? Er sagte, ja, mit Schuhen. Ich fragte noch einmal, mit Schuhen? Er sagte, ja, mit Schuhen. Ich fragte ein drittes Mal, mit Schuhen? Er sagte, ja, mit Schuhen. Ja. Und hier kommt es eben darauf an, wenn es offene Schuhe sind, bei denen die Bereiche, die zu waschen sind, sichtbar sind, dann muss das Wasser eben überall hin gelangen. Aber man kann ja das Wasser auch in die Schuhe reinlaufen lassen, also was die Schuhe anhat. Oder es sind geschlossene Schuhe, ja, die den gesamten Farbbereich verdecken. Dann nehmen sie die gleiche Regelung wie Ledersocken und dann kann man darüber streichen. Und wie es hier heißt, er spritzte auf seine Schuhe. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er das drauf spritzte und dann verteilte. Das kann sein, aber kann auch sein, dass er tatsächlich seine Füße innerhalb der Schuhe gewaschen hat. Wallahu a'lam. Yahya al-Mazini berichtet. So, jetzt kommen wir zu der dritten Version von Hadithen, und zwar diejenigen, die von Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu überliefert werden. Yahya al-Mazini berichtet, ich fragte Abdullah ibn Zayd ibn Asim, dem Großvater von Amr ibn Yahya al-Mazini, was heißt denn den Großvater, ne? Kannst du mir vielleicht zeigen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu zu verrichten pflegte? Da sagte Abdullah ibn Zayd, selbstverständlich. Er verlangte nach Wasser, wovon er auf seine Hände goss. Dann wusch er die beiden Hände. Dann spülte er Mund und Nase dreimal. Dann wusch er sein Gesicht dreimal. Hiernach wusch er seine Hände jeweils zweimal bis zu den Ellbogen. Also hier sehen wir, dass er spülte Mund und Nase dreimal. Es könnte sein, insgesamt sechsmal. Drei und drei. Könnte auch sein, insgesamt dreimal. Aber die Hadith vorhin haben uns das ja schon klar gemacht. Aber dass er hier zum Beispiel seine Ellbogen nur zweimal gewaschen hat, die Hände bis zu den Ellbogen, das ist neu. Danach strich er mit beiden Händen über den Kopf. Einmal nach hinten und einmal nach vorne. Er begann am vorderen Teil seines Kopfes und strich bis zum Nacken. Hiernach strich er zurück bis zu der Stelle, wo er angefangen hatte. Dann wusch er seine beiden Füße. Also was ist hier eindeutig neu? Neu ist detailliert beschrieben, wie er über seinen Kopf gestrichen hat. Und zwar heißt es, dann stich er mit beiden Händen im Kopf einmal nach hinten, das heißt, er hat vorne begonnen, richtig? Einmal nach hinten und einmal nach vorne. Und dann nochmal deutlicher, er begann am vorderen Teil seines Kopfes und strich bis zum Nacken. Ja? Nicht, weil der Nacken dazugehört, wie manche denken, sondern weil, erst wenn du beim Nacken angekommen bist, weißt du, dass du die gesamte Haarfläche abgedeckt hast. Hiernach strich er zurück bis zu der Stelle, wo er angefangen hatte. Dann wusch er seine beiden Füße. Ja, und das ist auch der Grund, warum viele Gelehrte sagen, dass der gesamte Kopfbereich benetzt werden muss und nicht nur ein Viertel davon oder ein Teil davon. Weil sie sagen, Allah Azza wa Jal hat angeordnet, dass man über seinen Kopf streicht. Und in diesem Fall, der Prophet a.s.w. hat diese Anordnung so umgesetzt, wie Abdullah ibn Zayd uns beschrieben hat. Eine Regel lautet, wenn der Prophet a.s.w. etwas umsetzt, was Pflicht ist, der Wudu ist Pflicht, und die Umsetzung davon ist ebenfalls Pflicht. Das ist eine Regel. Sie lautet so, ja. طيب. Abdullah ibn Zayd ibn Asim belieferte denselben Hadith. Er sagte aber, er spülte Mund und Nase aus einer Hand. Dies machte er dreimal. Seht ihr, hier geht es eindeutig. Ja? Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe. Abdullah ibn Zayd ibn Asim ibn Mazin erwähnte, dass er sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzog. Danach erwähnte er die Art und Weise und sagte unter anderem, dann strich er über seinen Kopf, aber nicht mit dem übrig gebliebenen Wasser der Hände. Dann wusch er seine beiden Füße, bis sie ganz sauber waren. Ja, hier ist das Neue, ist der Satz, dann strich er über seinen Kopf, aber nicht mit dem übrig gebliebenen Wasser der Hände. Was hat man vor dem Streichen im Kopf, hat man ja seine Hände gewaschen. Okay? Das heißt, die Hände bis zu den Ellbogen. Jetzt habe ich die gewaschen, jetzt sind ja meine Hände noch feucht. Die sind noch feucht. Darf ich jetzt mit den feuchten Händen über meinen Kopf streichen oder muss ich meine Hände nochmal feucht machen, obwohl sie schon feucht sind? Wir sagen, Sunna ist es, dass man sie nochmal feucht macht, ja, gemäß diesem Hadith. Ja. Aber ansonsten, wenn man die Hände, weil sie feucht sind, noch benutzen würde, wäre es auch in Ordnung. Warum? Weil man hat den Hadith umgesetzt. Das heißt, man hat die Eier umgesetzt. Allah sagte, streiche euch über den Kopf und das hast du gemacht. Deswegen, der Eier steht nicht schon, dass du nochmal neu erschöpfen musst. Aber anscheinend ist es eine Sunna, dass man die Hände noch einmal befeuchtet. Dann wusch er seine beiden Füße, bis sie ganz sauber waren. Also es weist darauf hin, dass der Prophet a.s.w. das Waschen nicht nur als reinen Gottesdienst gemacht hat, sondern dass er auch damit die Möglichkeit verbunden hat, sich zu reinigen, wirklich zu reinigen. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, dass, wie die Gelehrten, manche Gelehrte gesagt haben, wenn man eine weltliche Absicht verbindet mit einer religiösen, dann kann es sein, dass die weltliche einfach ignoriert wird. Ja, wie wenn jemand sagt, ich bin Junub, möchte aber den Russel vollziehen, nicht nur um wieder Tahir zu sein, sondern auch um mich zu reinigen, weil ich gerade Sport gemacht habe oder ähnliches. Ja. Dann ist das vollkommen in Ordnung und die Absicht des sich Reinigens oder die Absicht, sich zu erholen und sich abzukühlen, hat keinen negativen Einfluss auf die Absicht der Ibadah. Na. Al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi sagte, man brachte dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Wasser für den Wudu. Er verrichtete den Wudu, indem er seine Hände dreimal wusch. Danach spülte er Mund und Nase dreimal, wusch sein Gesicht dreimal und seine beiden Arme jeweils dreimal. Danach strich er über den Kopf und über beide Ohren, sowohl außen als auch innen. So, jetzt haben wir die dritte, vierte Version nach Uthman, Ali, Abdullah ibn Zayd. Jetzt haben wir Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, Al-Kindi, rahimahullah wa radiyallahu anhu. Und in dieser Version, was ist neu? Hier ist zum ersten Mal eindeutig, wie der Prophet a.s.w. seine Ohren gestrichen hat. Okay? Das heißt hier, danach strich er über seinen Kopf und über beide Ohren, sowohl außen als auch innen. Und das bedeutet, dass die Ohren, beide Teile, der Innenteil und der Außenteil, beide zum Kopf gehören und nicht zum Gesicht gehören. Ja? Und die Regel lautet ganz einfach, wenn ein Sahabe etwas gemacht hat, der Prophet was anderes gemacht hat, natürlich das, was der Prophet gemacht hat, hat Vorrang. Warum? Weil das andere ist die Wahrscheinlichkeit da, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er das so verstanden hat, so dachte, dass es Sunna ist. Aber hier ist es eindeutig dem Propheten zugeschrieben. Al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi sagte, ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, wie er den Wudu verrichtete. Als er über seinen Kopf streichen wollte, legte er seine Hände an die vordere Stelle seines Kopfes. Er fuhr mit ihnen bis zum Nacken. Dann führte er sie wieder zur Stelle zurück, von der er aus begonnen hat. Das entspricht dem Hadith von Abdullah ibn Zayd. Al-Wadid erzählte uns dasselbe. Mit derselben Überlieferungskette allerdings sagte er, er strich seine beiden Ohren außen und innen. Hisham fügte in seiner Vision hinzu, er steckte seine Finger in die Ohrlöcher. Und das bedeutet, dass man das gründlich auch macht und nicht einfach nur so streicht und sagt, ey, wenn man versucht, überall hinzukommen, wo man auch hinkommen kann. Ja, ihr seht, dass jetzt noch die anderen Überlieferungen diesbezüglich erwähnt werden. Und ich möchte ehrlich gesagt euch nicht so lange auf die Schulter spannen. Deswegen machen wir hier bi'idhnillahi azza wa jal Stopp. Und beim nächsten Mal, inshallah, machen wir mit dem Hadith 124 weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch beschützen und uns den Erfolg verleihen, das, was wir lernen, in die Tat umzusetzen. Und ihr seht, subhanallah, wie viele Überlieferungen es gibt über diese eine Ibadah. Und dementsprechend gibt es auch über andere Ibadat viele Hadith. Und das ist ja nur ein Hadithwerk von Sunan Imam Abi Dawud, rahimahullah ta'ala. Und entsprechend gibt es Überlieferungen bei den anderen Sunna-Werken, alle, die wir kennen, Bukhari, Muslim, Tirmidhi und so weiter und so fort. Und das alles ist ein Hinweis und Beweis dafür, dass die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, der Sahaba und der Tabi'in, der Atba'at Tabi'in, sich unglaublich viel Mühe gemacht haben, dass sie uns das, damals gab es keine Kamera, damals gab es keine Fotos und trotzdem haben sie uns das so beschrieben, dass wir es tatsächlich nachmachen können und dass es uns bewahrt ist, wie es damals gemacht und nichts davon ist verloren gegangen, wie ihr sehen könnt. Alhamdulillah, wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.